Book 2 76 76 76 Memberi alasan 2 Etwas begründen 2 Etwas begründen 2 Kenapa kamu tidak datang? Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Saya sakit. Ich war krank. Ich war krank. Saya tidak datang karena saya sakit. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Kenapa dia tidak datang? Warum ist sie nicht gekommen? Warum ist sie nicht gekommen? Dia lelah. Sie war müde. Sie war müde. Dia tidak datang karena dia lelah. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Kenapa dia tidak datang? Warum ist er nicht gekommen? Warum ist er nicht gekommen? Dia tidak berminat. Er hatte keine Lust. Er hatte keine Lust. Dia tidak datang karena dia tidak berminat. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Kenapa kalian tidak datang? Warum seid ihr nicht gekommen? Warum seid ihr nicht gekommen? Mobil kami rusak. Unser Auto ist kaputt. Unser Auto ist kaputt. Kami tidak datang karena mobil kami rusak. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. Kenapa orang-orang tidak datang? Warum sind die Leute nicht gekommen? Warum sind die Leute nicht gekommen? Mereka ketinggalan kereta. Sie haben den Zug verpasst. Sie haben den Zug verpasst. Mereka tidak datang karena mereka ketinggalan kereta. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Kenapa kamu tidak datang? Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Saya tidak boleh datang. Ich durfte nicht. Ich durfte nicht. Saya tidak datang. Karena saya tidak boleh datang. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte.